Den fand ich mit etwas klimperndem Kleingeld in der linken Hosentasche. Er hob ihn mit zitternder Hand dicht vor die Augen. Das Zittern war ein furchtbarer Anblick, sortierte die Schlüssel und zeigte mir dann einen kleinen silbernen. »Der sperrt die unterste Schublade an meinem Schreibtisch auf. Wenn ich den ganzen Schlamassel hier nicht überlebe, Papa, du wirst be...« Er wiederholte die alte Geste, diesmal mit der Hand mit den Schlüsseln. »Wenn ich es nicht schaffe, findest du die Erklärung für meinen Erfolg und für Butchs in der Schublade. Alles, was diese Frau, ihr Name fällt mir gerade nicht ein, unbedingt wissen wollte. Sie hätte es sowieso nicht geglaubt, und auch du wirst das nicht tun, aber es ist die Wahrheit. Nenn es mein letztes Sendschreiben an die Welt.« »Gut, ich verstehe. Aber was ist mit der Operation?« »Mal sehen. Sowas will gut überlegt sein. Was blüht mir, wenn ich mich nicht operieren lasse? Ein Rollstuhl? Und ein Pfleger, nehme ich an. Keine hübsche Schwester, sondern ein bulliger Footballspieler mit rasiertem Schädel und billigem Aftershave. Du kannst mich jedenfalls nicht heben, nicht in deinem Alter.« Damit hatte er wohl recht. »Ich glaube, ich entscheide mich dafür. Gut möglich, dass ich auf dem OP-Tisch sterbe. Vielleicht komme ich aber auch durch, mache 6 Wochen Reha und breche mir dann die andere Hüfte. Oder den Arm. Oder die Schulter. Gott hat einen üblen Sinn für Humor.« Seine Knochen mochten zerbrechlich sein, aber sein Gehirn funktionierte immer noch gut, obwohl er bis zu den Kiemen gedopt war. Ich war froh, dass er die Verantwortung für diese Entscheidung und ihre Konsequenzen nicht an mich delegiert hatte. »Ich werde das an Dr. Patel weitergeben.« »Ja, tu das«, sagte er, »und bestell ihm, dass die Leute mit den Schmerzmitteln sich bereithalten sollen. Ich hab dich lieb, mein Sohn.« »Ich dich auch, Papa.« »Wenn ich durchkomme, gibst du mir die Schlüssel zurück. Andernfalls siehst du in der Schublade nach.« »Wird gemacht.« »Wie hat diese Frau gleich wieder geheißen? Crockett?« »Crawford, Ruth Crawford.« »Sie wollte eine Antwort, eine Erklärung, die allgemeine Feldtheorie der Kreativität. Gott schütze die Königin. Und letztlich hätte ich ihr nur ein noch größeres Rätsel aufgegeben.« Ihm fielen die Augen zu. »Oh, was immer sie mir verabreicht haben, ist echt stark. Im Augenblick habe ich keine Schmerzen. Ich kann schlafen, glaube ich.« Das tat er, um dann nie mehr aufzuwachen. Der Schlaf ging in ein Koma über. Maßnahmen zur Reanimation hatte er schon Jahre zuvor per DNR-Anordnung ausgeschlossen. Ich saß an seinem Bett und hielt ihm die Hand, als sein Herz am folgenden Abend um 21.19 Uhr zu schlagen aufhörte. Er bekam nicht einmal den Hauptnachruf in der New York Times, weil am selben Abend ein ehemaliger Außenminister bei einem Verkehrsunfall starb. Papa hätte gesagt, das sei die alte Geschichte. Im Tod wie im Leben triumphiere die Politik fast immer über die Kunst. Praktisch ganz Harlow kam zum Trauergottesdienst in der Grace Baptist Church, dazu eine starke Abordnung von Journalisten. Ruth Crawford war nicht darunter, sie weilte in Kalifornien, aber sie schickte Blumen und ein herzliches Beileidsschreiben. Zum Glück war der Bestattungsunternehmer vorausschauend und ließ auf dem Rasen vor der Kirche Lautsprecher aufstellen, die den Gottesdienst übertrugen. Er bot auch an, Bildschirme aufzustellen, was ich mit der Begründung ablehnte, es handle sich hier nicht um ein Rockkonzert, sondern um eine Beerdigung. Die Zeremonie am Grab selbst war kürzer und weniger gut besucht, und als ich eine Woche später mit Blumen, natürlich Taglilien, vorbeikam, war ich ganz allein. Das letzte Blatt am Stammbaum der Familie Carmody, das sich bereits ziemlich herbstlich verfärbte. Sic transit gloria mundi. Ich kniete nieder, um die Vase an den Grabstein zu lehnen. »Hey, Papa, ich habe noch den Schlüssel, den du mir gegeben hast. Ich werde also deinen letzten Wunsch erfüllen und besagte Schublade aufsperren. Aber wenn sie etwas enthält, das alles erklären hilft, soll mich, wie hast du immer gesagt, der Affe an den Eiern lausen.«